Ich, Paul Cox, ein erwachsener Mensch mit allem, was dazu gehört, werde in meiner ganzen stattlichen Größe auf offener Straße entführt, und zwar von Richardson, diesem Taxichauffeur, der seit 2 Tagen seine Nase ziemlich tief in meine Angelegenheiten steckte. Ich hatte mir gerade eine so schöne Theorie zurechtgelegt. Ich wollte Inspektor Carter von dem Mann mit der Aktenmappe erzählen, von dem Prachtsgangster Ned, der Pitt einen Tag lang entführt hatte, von Henry Montagu und Elora Crawfield und wie der Mann mit der Aktentasche dann versucht hatte, den Verdacht auf Helena Bernhardt zu lenken, die neben mir im Taxi saß. Sie war es übrigens auch, die merkte, dass wir gar nicht nach Scotland Yard fuhren. Und Richardson teilte mir dann seelenruhig mit, dass er uns nach Purley fahre. Was sollte ich machen? Und dabei wartete Inspektor Carter sehnsüchtig auf mich. Collins? Inspektor? Ich kann nicht mehr länger auf Cox warten. Er wollte in 10 Minuten hier sein. Das war vor einer halben Stunde. Jetzt muss ich nach Purley. Zur Untersuchung? Nein, die Untersuchung findet erst in 2 Tagen statt. Das heute ist nur eine Leichenidentifizierung. Aber wir wissen doch genau, dass es Margit Simmons ist. Oh, Collins, wo bleibt denn Ihr kriminalistischer Scharfblick? Wenn ich vorzeitig eine offizielle Untersuchung des Unfalles ansetze, machen wir doch die Pferde scheu. Nennen wir es aber Identifizierung, so... Ach so, Sie vermuten, dass etwas an diesem Unfall faul war. Collins, Margit Simmons war die Braut von Cox. Dass er ausgerechnet jetzt sterben musste, ist doch ein bisschen komisch, nicht? Oh, allerdings. Gut, ich gehe also. Falls Cox noch kommen sollte, behalten Sie ihn hier. Ich bin in 2 bis 3 Stunden zurück. Gut, Inspektor. Übrigens... Ich hatte Ihnen doch einmal den Auftrag gegeben, das Taxi von diesem Richardson beobachten zu lassen. Keine Sorge, Inspektor. Richardson kann vorläufig nicht fahren, denn sein Taxi steht in der Reparaturwerkstatt. So. Und was haben Sie unternommen, um Richardson zu finden? Oh, nichts. Ja. Ja, glauben Sie denn, dass Richardson sich ins Bett legt, solange sein Taxi in Reparatur ist? Donnerwetter. Treiben Sie mir diesen Mann auf, aber schnell. Wenn der Dummheiten macht, wird es ungemütlich. So, da sind wir. Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, Richardson, wenn Sie mir erklären würden, was dieses Affentheater bedeuten soll. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie, Mr. Cox. Kommen Sie. Es wird uns wohl nicht viel anderes übrig bleiben. Kommen Sie, Mrs. Bernhardt. Oh, hübsches Gebäude. Alter englischer Landsitz. Wer wohnt hier? Elora Crawfield. Was? Oder besser, hier wohnte sie. Jetzt ist sie ausgeflogen. Aber jemand anderes wartet drinnen auf Sie. Wer? Das werden Sie gleich sehen. Sie kennen ihn beide. Stellen Sie bitte näher. So, bitte hier hinunter. Ich habe Ihren Bekannten im Keller einquartiert. Okay, Richardson. Ich mache den Spaß mit. Aber vergessen Sie nicht, dass ich meine leichte Artillerie in der Tasche habe. Mr. Cox, Sie werden mir aus Dankbarkeit um den Hals fallen. So, hier ist es. Ned? Donnerwetter. Das ist doch Ihr Butler, nicht wahr, Mrs. Bernhardt? Ja. Warum sind Sie denn von zu Hause weggelaufen, Ned? Ich bin nicht von zu Hause. Ned, der Prachtsgangster, der Wäschereibote, der Kidnapper, der Gorilla, scheint verstummt zu sein. Wie bist du denn hierher gekommen? Ich habe ihn hierher gebracht. Sie? Ja, wie denn? Ist ganz einfach. Ich habe auf ihn gewartet. Wo? Vor Margit Simmons Wohnung. Dort musste er ja einmal auftauchen, um Pitt abzuholen. Ja, woher wussten Sie denn das? Oh, von Pitts Vater. Ach. Ich habe mich lange mit Mr. Fitzgerald unterhalten. Sherlock Holmes persönlich. Ned kam aus Miss Simmons Wohnung, rief ein Taxi, also in diesem Falle mich, und verlangte, nach Purley gebracht zu werden. Es war mir recht. Wir fuhren hierher. Ich folgte ihm ins Haus und ein paar Jiu-Jitsu-Griffe beförderten ihn in den Keller. Und hier hat er mir dann gebeichtet, dass er Miss Bernhardt in Wallings Wohnung geschickt hatte, woraufhin ich sie bei Wallings angerufen habe. Ach. Aber als ich wieder in den Keller kam, da hatte er seine Sprechmaschine abgestellt. Ja, und nun glauben Sie, dass wir ihn zum Sprechen bringen können? Aber warum nicht? Probieren wir es einmal. Du willst also nicht reden. Ich bin ein guter Boxer, Ned. Ja, du kannst auch reden, dann höre ich auf. Und wie steht es nun? Ich gebe es auf. Das ist aber nett. Fangen wir also von vorne an. Du hast vorgestern einen Brief bei Mrs. Chatterway abgegeben. Es war eine Wäscherechnung. Woher hattest du die? Mitlaufen lassen. Ich die Wäsche abgeholt habe für Mrs. Bernard. Warum? Hatte Anweisung. Von wem? Von... Na? Von der Crawfield. Sieh mal an. Von Elora Crawfield. Und weiter. Ich sollte vor Wallings Haus warten, bis sie kommen. Und 2 Minuten danach sollte ich den Brief abgeben bei Mrs. Chatterway und sagen, es wäre wichtig. Hat ja auch prima funktioniert. Weiter. Am Abend habe ich Pitt Fitzgerald in die Wohnung von Miss Simmons gebracht. Ja, und am nächsten Tag seid ihr spazieren gefahren, ans Meer. Ja. Auch auf Anweisung von Elora Crawfield. Ja. Weiter. Heute Nacht habe ich einen neuen Auftrag bekommen. Nämlich? Ich sollte heute früh Mrs. Bernard sagen, dass Wallings verreist sei und dass sie jetzt ihren Brief holen könne. Und dann sollte ich ihr den Wohnungsschlüssel von Wallings geben. Ja. Und? Und. Wenn Mrs. Bernard weggegangen sei, sollte ich verschwinden. Ich sollte zu Miss Simmons gehen und Pitt Fitzgerald abholen. Weil sich Miss Simmons nicht um den Jungen kümmern könne. Sie sei verhindert. Moment mal. Miss Simmons sei verhindert? Ja, das hat Miss Crawfield gesagt. Merken Sie etwas, Mr. Cox? Wann war Elora bei dir? So gegen 3:30. Das war 1 Stunde, bevor Margit an den Baum gefahren ist. Was? Miss Simmons ist... tot. Tot? Ja, und deine Komplizen haben sie auf dem Gewissen. Erzähl weiter. Ja, als ich in die Wohnung von Miss Simmons kam, war Pitt nicht da. Ich wollte Miss Crawfield Bescheid sagen und bin hier herausgefahren. Aber hier war keine Miss Crawfield. Und dann hat mich dieser Mann da in den Keller gesperrt. Eine ausgezeichnete Idee. Wer steckt hinter Elora? Was? Wer ist euer Boss? Wer ist der große Unbekannte? Das weiß ich nicht. Ich habe für Miss Crawfield gearbeitet und von ihr mein Geld bekommen. Erzähl keine Märchen. Bestimmt, Sir. Ich kenne nur Miss Crawfield. Matt, ich gebe dir 1 Minute Zeit zum Überlegen. Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Matt! Wirklich. Na, lassen Sie es gut sein, Mr. Cox. Ich glaube, mehr erfahren wir hier nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich würde es ja sagen. Aber hör auf zu jammern. Ich wollte ja nur... Kann ich jetzt gehen? Es tut mir leid. Du wirst noch 1-2 Tage hier bleiben müssen. Elora Crawfield also. Jetzt hatten wir die ganze Räuberbande beisammen. Außer dem Organisator des Clubs. Wer war das? Wer war der Mann mit der Aktenmappe? Den mussten wir finden und zu ihm gab es nur einen Weg über Elora. Und Elora wiederum war höchstwahrscheinlich über Henry Montagu zu erreichen. Ich wollte sofort nach London zurückfahren, aber Richardson war dagegen. Nicht so hastig, Mr. Cox. Da wir gerade mal in Purley sind, das ist ein interessantes Nest. Hier in der Gegend ist heute früh Margit Simmons verunglückt. Das war hier? Ja, für 3 Uhr war die Leichenidentifizierung angesetzt. Müsste eigentlich bald vorbei sein. Oh, da sollten wir hinfahren und uns die Leute ein bisschen ansehen. Sie sind ein kluger Mensch, Mr. Cox. Steigen Sie ein. Es ist gleich hier um die Ecke. Das Haus dort drüben ist es. Wir bleiben lieber im Wagen. Mich brauchen die Leute hier nicht unbedingt zu sehen. Ich verstehe das nicht. Warum vertrödeln wir hier unsere kostbare Zeit? Mrs. Bernard, wenn unsere Annahme stimmt, dass Miss Simmons nicht verunglückt ist, sondern dass dieser Unfall gestellt war, dann wird der Mörder doch herausfinden wollen, ob die Polizei etwas gemerkt hat, indem er jemanden hierher schickt, der sich unter die Zuschauer mischen soll. Ach so, und Sie glauben, dass wir denjenigen vielleicht kennen? Aha, genau. Oh, da kommen Sie. Ja. Passen Sie mal genau auf. Zu Befehl, Herr Direktor. Ah, das ist ja Mr. Fitzgerald. Wer ist das? Ach, mein Nachbar, ein netter alter Herr. Er kannte Margit gut. Da, der Mann mit dem gelben Schal. Ja? Das ist ein Bekannter meines Mannes. Ach, wie heißt er? Ach, das weiß ich nicht. Er ist mir nie vorgestellt worden. Ich habe ihn nur mehrere Male mit meinem Mann zusammen gesehen. Er heißt Peacock. Oh, Sie kennen ihn auch. Na, sonst wüsste ich wohl nicht, wie er heißt. Er ist ein Zimmernachbar von Wallings. Interessant. Oh, und da kommt Kriminalinspektor Carter. Wollen Sie jetzt mit ihm sprechen? Nein, ich habe es mir überlegt. Ich möchte vorher noch etwas erledigen. Er kommt hierher. Also dann weg von hier. Hallo, Taxi. Verdammt nochmal. Hallo, Taxi. Da hören Sie eigentlich nichts. Es tut mir leid, Sir, besetzt. Also, entschuldigen. Oh, bitte sehr, das macht gar nichts, Herr Inspektor. Cox! Na, hören Sie... Halten Sie sofort an! Na, Himmel, dann weiter nochmal. Achtung, Achtung an alle Streifenwagen in den Bezirken L, M und K. Taxi Nummer 1788, vermutlich auf dem Weg von Pearl nach London, ist zu stellen. Der Insasse des Wagens, Paul Cox, steht unter Mordverdacht und ist festzunehmen. Ich wiederhole, an alle Streifenwagen in den Bezirken... Was ist denn los, Sergeant? Wo ist Ihr Fahrgast? Wie schön, wenn ich einen hätte. Können Sie mir einen beschaffen? Machen Sie keine Witze. In Perle ist beobachtet worden, dass Sie einen Fahrgast hatten. Ja, und jetzt habe ich keinen mehr. Ist das so erstaunlich? Wohin haben Sie ihn gebracht? 25, Windmill Road, Purley. Wie hieß der Mann? Ich bin Taxichauffeur und keine Steuerbehörde. Ich erkundige mich nicht nach dem Namen meiner Fahrgäste. Ihre Papiere. Bitte, hier. Sie heißen Smith? Wenn es drin steht, wird es wohl stimmen. Gut, Sie können weiterfahren. Besten Dank, Sergeant. Inzwischen waren Helena Bernhardt und ich per Autobus auf dem Weg zu Henry Montagu. Er war sogar zu Hause. Darf ich vorstellen? Mr. Henry Montagu, Mrs. Bernhardt. Sehr erfreut. Guten Tag. Ich habe dich lange nicht gesehen, Paul. Was ist denn aus der Geschichte mit Wallings geworden? Hat sich die Sache inzwischen aufgeklärt? Nein. So. Dann stehst du also immer noch unter Mordverdacht. Immer noch. Wie unangenehm. Gib die Komödie auf, Henry, jetzt wird's ernst. Bitte? Wo finde ich Elora Crawfield? Wen? Elora Crawfield. Elora Crawfield? Wer ist denn das? Ach, das ist also deine Tour. Du weißt von nichts. Dass ich die ganze Nacht hier war, hast du wohl auch vergessen. Du warst hier? Hör doch mit dem Quatsch auf. Paul, ich versichere dir, Paul. Einen guten Whisky hast du hier. Trink. Aus der Flasche? Los, trink. Trink. Ja, so ist es brav. Was soll denn das? Los, trink. Trink weiter. Ich kann doch nicht die ganze Flasche. Du sollst trinken. Paul, ich bitte dich. Die Flasche ist noch lange nicht leer. Ja, so, so. Hat's geschmeckt? So. Und nun erzählst du mir vielleicht ein bisschen etwas über deine Freundin Elora. Elora? Ich erzähle dir gar nichts, Paul. Gar nichts. Henry, steh auf. Henry, wo ist Elora? Das werde ich dir auch nicht erzählen. Und außerdem ist sie schon gar nicht mehr da. Praktisch ist sie schon über alle Berge. Verstehst du? Über alle Berge. Ich weiß. Aber wir müssen ihr doch ein Abschiedsgeschenk machen, nicht? Müssen wir das? Oh ja. Einen Strauß Rosen. Jawohl, das ist schön. Rosen. Wo schicken wir die denn hin? Abschiedsgeschenk ist gut. Abschiedsrosen. schicken wir die wohl hin? Ich hab's. Suelo. Und wie ist die Adresse? Ach so, die Adresse, ja. Ja, das ist... Um Gottes Willen. Aus. Aber keine Angst, er kommt schon wieder zu sich. Wir nehmen jetzt seine Wohnungsschlüssel mit und kommen in 2 Stunden wieder. Inzwischen besuchen wir unseren Freund Peacock. Ja, bitte? Oh, was für eine Überraschung. Richardson, Sie? Tja, ich wollte schon immer Mr. Peacock kennenlernen. Leider ist er nicht da. Wie sind Sie denn hereingekommen? Dann Dietrich. Was war mit Henry Montagu? Haben Sie etwas erreicht? Noch nicht. Aber in ein paar Stunden, wenn er wieder aufwacht, dann wird er reden. Schläft er? Oh, er verträgt wenig Alkohol. Oh. Übrigens, Richardson, vor 2 Tagen haben wir uns kennengelernt. Ja. Seitdem nehmen Sie ziemlich heftigen Anteil an meinen Schwierigkeiten. Ja. Wer sind Sie, Richardson? Oh. Guten Abend, meine Herrscher. Ich hoffe, ich störe nicht. Oh, Mr. Peacock, wenn ich recht vermute. Wer sind Sie? Mein Name ist Richardson. Das ist Mrs. Bernard und das... Diesen Herrn kenne ich. Darf ich fragen, was Sie in meiner Wohnung suchen? Wir suchen Sie, Mr. Peacock. Was soll das bedeuten? Keine Angst. Wir wollen uns nur ein wenig mit Ihnen unterhalten, sonst nichts. So, weshalb? Sie waren heute Mittag in Parley. Weswegen? Ich sehe zwar keine Veranlassung, Ihnen darüber Auskunft zu geben, aber andererseits habe ich keinen Grund, etwas zu verheimlichen. Na also? Ich erfuhr, dass eine junge Dame, offenbar Miss Simmons, heute Nacht in Burley verunglückt sei, dass aber ihre Identität nicht einwandfrei feststeht. Also bin ich hinausgefahren. Sie kannten Miss Simmons? Oh ja, ich war mit Rechtsanwalt Wallings befreundet. Ich kenne viele seiner Bekannten. Miss Simmons kam mir sehr oft zu Besuch. Aha. Ja, danke, Mr. Peacock. Aber ich... Besten Dank. Das war alles, was wir wissen wollten. Besten Dank. Auf Wiedersehen, Peacock. Ja, und was ich Ihnen noch sagen wollte, ich würde jetzt nicht die Polizei verständigen. Sie würden sie höchstens beim Tee stören. Tja, das war also eine Fehlspekulation. Ja. Oder hat er sich nur geschickt herausgeredet? Das glaube ich nicht. Auf alle Fälle müssen wir machen, dass wir hier wegkommen. Die Polizei kann er nicht anrufen. Ich habe sein Telefonkabel zerschnitten. Sie auch? Es ist nur leider nicht das einzige Telefon in London. Sagen Sie mal, Mr. Cox, wo ist eigentlich Pitt Fitzgerald? Zu Hause, nehme ich an. Oha. Wenn nun der große Unbekannte merkt, dass Ned verschwunden ist und dass er Pitt nicht dorthin gebracht hat, wo er ihn hätte hinbringen sollen... Oh, verdammt nochmal, Sie haben recht. Mrs. Bernard, könnten Sie Pitt zu sich nehmen? Ja, aber natürlich. Nein, Moment, ich habe einen anderen Vorschlag. Ich gehe zu Henry Montagu und rufe ihn mit ein paar Eimern Wasser ins Leben zurück. Sie beide holen Pitt, kommen mit ihm zu Henry und wir fahren alle zusammen zur Polizei. Na, glauben Sie, wir könnten das riskieren? Ich glaube, es wird sogar höchste Zeit. Na gut. Ja, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Mr. Cox, guten Tag. Na, wie geht es Ihnen? Oh, wer ist? Das sind Freunde von mir, Mrs. Chataway. Sie kommen übrigens wie gerufen. Darf ich Ihr Telefon benutzen? Aber natürlich, kommen Sie herein. Ich will den alten Fitzgerald informieren. Mach's gut. Mr. Cox. Eine Sekunde, Mrs. Chataway, sofort. Aber es ist doch wichtig, sehr wichtig. Ja, sofort. Hallo? Mr. Fitzgerald, hier ist Cox. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ah, ja. Ist Pitt da? Gut. In ein paar Minuten kommen Mr. Richardson und eine Dame zu Ihnen. Es ist wegen Pitt. Nein, keine Angst, es sind Freunde von mir. In Ordnung? Fein. Auf Wiedersehen. Mr. Cox! Augenblick, Mrs. Chataway. Sehen Sie denn nicht, dass das eilig ist? Aber so hören Sie doch, Mr. Cox! Also, Pitt ist zu Hause. Gut, dann fahren wir los. Wiedersehen. Bis gleich, Mrs. Bernard. Und diesmal mehr Glück bei Henry Montagu. Ja, vielen Dank. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, Mrs. Chataway, was kann ich für Sie tun? Mr. Cox, wer war dieser Mann? Das war Mr. Richardson, ein Taxichauffeur. Wieso? Das ist der Mann mit der Aktentasche. Was? Der Mann mit der Aktentasche. Donnerwetter. Richardson ist der große Unbekannte. Ja, warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Aber Mr. Cox, Sie haben mich ja nicht aus... Ach, ich Idiot. Nun ist er weg. Ach, was viel schlimmer ist, er holt Pitt. Ich muss sofort den alten Fitzgerald anrufen. Ach. Hallo, Fitzgerald, hören Sie. Nehmen Sie Pitt unter den Arm und verschwinden Sie, aber sofort und möglichst weit weg, verstehen Sie? Pitt ist in Gefahr. Was? Uch, falsch verbunden. Verflucht. Entschuldigen Sie. Ja, ja, bitte, was? Die Tür stand offen. Wer sind Sie? Kriminalpolizei. Ist das Mr. Cox? Natürlich. Jetzt müssen Sie kommen. Ich muss Sie leider festnehmen. Mein Herr, ob Sie es glauben oder nicht, der Mörder von Rechtsanwalt Warnings ist vor einer Minute hier weggefahren. Erzählen Sie keine Geschichten, Mr. Cox. Kommen Sie. Ach, ich habe jetzt keine Zeit. Ach, besetzt. Also, kommen Sie. Sie verkennen die Situation. Zwei Menschenleben stehen auf dem Spiel. Zwei unschuldige Menschen sind in der Hand eines gefährlichen Mörders. Und Sie wollen hier mit mir... Das können Sie alles Inspektor Carter erzählen. Bitte, Mr. Cox, zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ich möchte wissen, warum ich Steuern zahle. Zwei Stunden ließ mich Inspektor Carter zappeln. Als er mich dann endlich empfing, hatte ich alle Mühe, bis er endlich das Taxi mit Mr. Richardson suchen ließ. Und dann kamen wir zum Thema. Mr. Cox, die Mordwaffe ist und bleibt Ihr Taschenmesser. Aber es ist doch alles ganz klar. Der Mann mit der Aktenmappe hatte sich an meine Braut herangemacht. Sie steckte ihm ein Messer zu, er ging damit zu Warlings, erledigte ihn und verschwand, bevor ich kam. Dann brauchte er nur noch dafür zu sorgen, dass die Polizei mich auf seiner frischen Tat ertappte. Sehr hübsch. Leider hat die Geschichte einen kleinen Schönheitsfehler. Wollings stellte sein Radio ein, nachdem der Mann mit der Aktenmappe fortgegangen war. Irrtum. Wollings hatte eine Radioschaltuhr, die den Kasten automatisch einschaltete. Wirklich? Ja. Augenblick. Herr Collins, die Fotos vom Tatort, bitte. Mr. Cox, wenn alles so klar ist, wer ist denn dann der Mann mit der Aktenmappe? Er heißt Richardson und ist Taxichauffeur. Und woher wissen Sie, dass er der Mann mit der Aktenmappe ist? Mrs. Chataway hat ihn wiedererkannt. Die Fotos, Inspektor. Danke, Collins. Schon was von dem Taxi gehört? Nein. Danke. Mr. Cox. Ja. Das sind die Aufnahmen vom Tatort. Mhm. Den Radioapparat hier. Sehen Sie? Ja. Sieht man deutlich. Aber von einer Schaltuhr ist nichts zu bemerken. Ja, tatsächlich. Pech gehabt. Bloß weil Sie einen kleinen Fehler gemacht haben, die Schaltuhr nachträglich in Wollings Wohnung zu installieren. Das war dumm, Mr. Cox. Ach nein, Inspektor. Ich habe die Uhr nicht installiert. Wer denn? Natürlich auch der Mann mit der Aktenmappe. Peacock hat ihn ja heute Nacht bei Wollings gesehen. Ihre Theorie sieht also folgendermaßen aus. Richardson ermordet Wollings, will ihnen den Mordverdacht anhängen, merkt, dass das nicht geht, ändert seinen Plan und installiert die Schaltuhr, um so den Mordverdacht auf Helena Burnett zu lenken. Genau. Ja, wie erklären sich nun aber den Mord? Wieso? Also noch einmal... Richardson ermordet Wollings, dann packt er die Papiere in seine Aktenmappe und geht fort. 3 Minuten später rappelt sich die Leiche auf und stellt das Radio ein, oder? Ach so. Wollen Sie nicht doch lieber ein Geständnis ablegen, Mr. Cox? Herr Inspektor, ich hab... Ja? Collins? Herr Inspektor, ein gewisser Mr. Richardson, der Chauffeur von dem Taxi nach dem... Ja, ich weiß, was ist? Er hat einen Unfall gehabt. Na also, was habe ich Ihnen gesagt? Lassen Sie diesen Richardson sofort verhaften. Er steht ja draußen. Was? Mit einer Dame und einem Jungen. Und denen Denen ist nichts passiert? Nein. Der einzige Verletzte ist der Fahrer des anderen Wagens. Also lassen Sie die Leute sofort hereinkommen. Jawohl, Inspektor. Kommen Sie bitte herein. Guten Abend. Oh, Mr. Cox. Hier? Hallo, Mr. Cox. Guten Abend, Helena. Fein, dass Sie da sind, Mr. Cox. Wir haben Sie gesucht. Ach, Gott sei Dank, dass ihr beide gesund seid. Ja, aber Sie wollten doch zu Henry Montagu gehen und ihn aufwecken. Und Mr. Richardson und ich sollten Pitt abholen und Sie bei Mr. Montagu treffen. Aber Sie waren nicht da. Das habt ihr gemacht? Ja, aber natürlich. Und was war das für ein Autozusammenstoß? Als wir bei Mr. Montagu vorfuhren, kam er gerade aus dem Haus, immer noch vollkommen betrunken. Er torkelte zu einem Auto und fuhr los. Wir folgten ihm, er fuhr sehr unsicher und als wir ihn überholen wollten, fuhr er uns in die Seite. Er wurde dabei schwer verletzt. Henry war das. Entschuldigen Sie bitte, meine Herrschaften, Sie gestatten, dass ich das gleich zu Protokoll nehme. Selbstverständlich. Bitte. Es ist meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass alles, was Sie hier aussagen, später vor Gericht gegen Sie verwendet werden kann. Bitte Ihre Personalien, Mr. Richardson. Charles Anthony Richardson, 12 Muswell Road, London N10, Privatdetektiv. Was? Ach, ja, so ist das. Sie sind Detektiv. Wie eigenartig, dass ich Sie noch nicht kennengelernt habe. Ich arbeite erst seit 2 Monaten selbstständig. Ich war vorher bei Sheltern. Ja, aber Mrs. Chatterway hat Sie doch wiedererkannt. Sie sind doch der Mann mit der Aktenmappe. Ja, ich bin der Mann mit der Aktenmappe. Ich war vorgestern kurz vor 1 bei Wallings. Er hatte mich telefonisch dringend gebeten, so schnell wie möglich zu ihm zu kommen. Wallings empfing mich in ziemlich aufgelöster Verfassung und sein Zimmer war in einem heillosen Zustand. Eine Ginflasche lag am Boden, 2 Gläser standen auf dem Kaminsims, unzählige Zigarettenstummel waren im Aschenbecher und auf dem Teppich verstreut. Auf seinem Schreibtisch lagen Aktenstücke, Briefe, Notizbücher und eine Menge andere Papiere in wildem Durcheinander. Wallings war offenbar sehr froh, als ich kam. Er gestand mir dann, dass er verschiedene Leute erpresst hatte und sich jetzt bedroht fühle. Er bot mir 1.000 Pfund, wenn ich ihn einen Tag lang sozusagen bewachen würde. Am anderen Morgen wollte er schon nach dem Kontinent reisen. Natürlich lehnte ich ab und ließ ihn mit seinem hysterischen Verfolgungswahn allein. Ich fuhr dann zu meiner Bank, um etwas Geld abzuheben und erfuhr dort, dass Wallings bereits die 1.000 Pfund auf mein Konto überwiesen hatte. Ich ließ mir den Scheck geben und fuhr zurück. Ich wollte ihm das Papier mit ein paar höflichen Worten um die Ohren schlagen. Aber als ich hinkam, stand ein Polizeiwagen vor der Tür und ich erfuhr von den Passanten, was geschehen war. Nun, Mr. Cox, wie gefällt Ihnen die Geschichte? Ganz gut. Ich habe jedenfalls auch schon schlechtere Lügen gehört. Sie glauben es nicht? Kein Wort. Weshalb? Weil ich genau weiß, dass Wallings tot war, als ich zu ihm kam. Ich weiß, hier steht Aussage gegen Aussage. Aber Richardson hat doch seine Aussage so auffrisiert, dass sie mich belastet. Es tut mir leid, Mr. Cox, aber... Einen Augenblick. Mr. Cox, die Aussage belastet Sie doch gar nicht. Jedenfalls nicht stärker, als Sie sowieso schon belastet sind. Im Gegenteil, sie entlastet Sie. Ach, und wieso? Ihr einziges stichhaltiges Argument sind doch die Papiere, die Sie nachweisbar nicht mitgenommen haben. Mr. Richardson bestätigt uns, dass eine Menge Papier auf dem Schreibtisch herumlag. Außerdem war eine heillose Unordnung. Als wir kamen, haben wir davon aber nichts gesehen. Also muss jemand in der Zwischenzeit Ordnung gemacht haben. Sie haben aber dazu ebenfalls nachweisbar keine Zeit gehabt. Also. Ach, dann glauben Sie das weder Richardson noch ich? Richtig. Es war ein Dritter. Dieser Dritte wartete, bis Richardson die Wohnung verließ und hatte dann ungefähr 10 Minuten Zeit, bevor Mr. Cox kam. Ja, und der hat auch das Radio eingestellt. Richtig. Und es ist offenbar derselbe Mann, der Wallings vor meinem Besuch diese panische Angst eingejagt hat. Wenn ich etwas sagen darf. Ja? Ich war doch am selben Vormittag ungefähr um 10 Uhr bei Wallings. Er machte da zwar einen etwas müden Eindruck, aber von panischer Angst oder von einem heillosen Durcheinander habe ich nichts bemerkt. Wieso waren Sie eigentlich bei Wallings, Mrs. Burnett? Gehörten Sie zu seinen Klienten? Ja, ich... Ich bin geschieden und erhalte eine beträchtliche Unterstützung von meinem Mann. Aber Wallings wusste, dass ich genau genommen... Die Einzelheiten können wir uns sparen, Mrs. Burnett. Danke. Wallings versuchte dann, mich zu erpressen und verlangte 2.000 Pfund, um ins Ausland fahren zu können. Ich sagte ihm, ich würde mich bemühen, das Geld zu beschaffen und ging nach Hause. Hat er Gin getrunken? Ja. Haben Sie gesehen, wie viele Gläser da standen? Nur sein eigenes. Und als Sie kamen, Mr. Richardson, waren es 2, nicht wahr? Ja. Das passt zusammen. Von Ihnen, Mrs. Burnett, wollte er Geld haben, um ins Ausland zu fahren, war aber nicht besonders nervös. Ein paar Stunden später bot er Richardson eine unverhältnismäßig hohe Summe Geld und wollte blitzschnell verreisen, weil er sich in Lebensgefahr glaubte. In der Zwischenzeit aber hat er Besuch bekommen. Das beweisen die zwei Gläser. Dieser Besucher jagte ihm die panische Angst ein und ermordete ihn später. Ja, richtig. Aber wer zum Teufel ist das? Ja, wer? Das wird uns ja hoffentlich Mr. Montagu sagen können. Ach ja, wo ist denn dieser Montagu überhaupt? Er wurde von einem Privatwagen ins Spital gebracht. Oh, Herr Collins. Ja. Lassen Sie sofort in allen Krankenhäusern und Privatkliniken anfragen, ob ein Mr. Henry Montagu eingeliefert worden ist. Jawohl, Inspektor. Müsste mich zwar sehr wundern, wenn wir ihn im Spital finden würden. Halten Sie mich nicht für egozentrisch, Inspektor. Aber was wird aus mir? Stehe ich immer noch unter Mordverdacht? Heute ist Ihr Glückstag, Mr. Cox. Praktisch sind Sie von jedem Verdacht befreit. Dann kann ich also gehen. Ja? Und Sie auch, meine Herrschaften. Halten Sie sich aber bitte zur Verfügung der Polizei. Ich kann Ihnen versichern, es ist ein sehr angenehmes Gefühl, von einem Mordverdacht befreit zu sein und nicht mehr vor jedem Polizisten davonlaufen zu müssen. Ich hoffte schon, mich etwas ausruhen zu können, denn es war inzwischen Mitternacht geworden. Aber damit war leider nichts. Denn als ich nach Hause kam, herrschte Festbeleuchtung, das Kaminfeuer brannte und auf der Couch daneben lag Elora Crawfield. Guten Abend, Mr. Cox. Donnerwetter! Elora, Sie? Oh, ich hoffe, Sie fühlen sich wohl hier. Danke sehr. Aber legen Sie doch ab, Mr. Cox. Oh, danke, danke. Sehr freundlich. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ach. Ja, warum setzen Sie sich nicht? Nehmen Sie einen Drink, machen Sie es sich gemütlich. Zu freundlich, zu freundlich. Okay, Elora, Schluss mit dem Theater. Ich gebe Ihnen 3 Minuten Zeit zum Reden, dann telefoniere ich der Polizei. Das werden Sie bleiben lassen, Paul. Ich möchte wissen, was mich daran hindern sollte. Diese kleine perlmutterbesetzte Pistole. Madame zeigen die Zähne. Setzen Sie sich und hören Sie zu. Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen. Okay. Ich höre. Also, es fing damit an, dass ein Bekannter von mir, Rechtsanwalt Wollings, auf die Schliche kam. Wollings war in der Presse. Das ist nichts Neues. Mein Bekannter wusste das gut zu nützen. Er wurde Partner in Wollings Geschäft, er erweiterte das Geschäft und vergrößerte den Umsatz. Wie tüchtig. Er zog neue Mitarbeiter hinzu. Unter ihnen ihre Braut Margit Simmons und Henry Montagu. Die beiden verschafften Informationen, die Wollings und mein Bekannter dann auswerteten. Weiter? Dann lernte ich Henry kennen. Das war ungefähr vor 2 Monaten. Er war ein netter Junge. Ich habe ihn sehr gern gehabt. Dann kam der Krach. Bei einem solchen Geschäft, wie es Wollings und mein Bekannter führten, kommt es leicht zu Meinungsverschiedenheiten. Wollings war der Boden hier zu heiß geworden. Er wollte ins Ausland. Mein Bekannter war damit nicht einverstanden. Na, ich verstehe. Und weil er nicht einverstanden war, musste Wallings sterben. Wir waren entsetzt, als wir es hörten. Besonders Margit. Das kann ich mir denken. Sie hatte ja Beihilfe geleistet zu dem Mord. Ohne es zu wissen. Sie verlor die Nerven und wollte zur Polizei gehen. Ja, aber ihr sauberer Freund hat sie daran gehindert. Er ist skrupellos. Heute Abend war Henry an der Reihe. Was? Ja. Aber diesmal irrt er sich, wenn er glaubt, noch einmal davon zu kommen. Sie konnten Henry offenbar sehr gut leiden. Ja. Mein Bekannter will morgen nach Frankreich fliegen. Er kann hier nichts mehr unternehmen, es ist zu viel Staub aufgewirbelt worden. Aber er wird nicht fliegen. Ah ja, Ihr Bekannter, ja, ja. Ich habe vorhin den Namen nicht ganz verstanden. Wie heißt er doch? Ich habe ihn den Namen nicht genannt. Nun ja, auch gut, Elora. Was geschieht nun weiter? Sie werden für mich der Polizei einen Vorschlag von mir unterbreiten. Ich will der Polizei mitteilen, wer mein Bekannter ist und wo er wohnt. Die Polizei garantiert mir, dass ich nicht in Schwierigkeiten komme und verschafft mir Ausreisepapiere nach Argentinien. Gut, dann rufe ich jetzt Inspektor Carter an. Nicht jetzt. Ich bin von Natur aus etwas skeptisch. Sie rufen Carter an, nachdem ich fortgegangen bin. Der Vorsprung, den ich habe, der ist klein, aber er genügt. Carter wird die nötigen Papiere und das Flugbillett bei Ihnen hinterlegen. Ich werde alles heute Abend um 8 Uhr hier abholen lassen. Und wenn ich auf dem Flugplatz nicht angehalten werde, telegrafiere ich Inspektor Carter vom Flugzeug aus den Namen und die Adresse meines Bekannten. Und welche Garantie geben Sie der Polizei, dass Sie telegrafieren? Keine. Die Polizei wird dieses Risiko eingehen müssen, sonst erfährt sie von mir kein Wort. Aber wenn sie das beruhigt, ich hasse meinen Bekannten. Wenn jemand einer Frau den geliebten Mann wegnimmt, dann... Gut, Elora, ich werde es Inspektor Carter ausrichten. Vielen Dank, Paul. Ich wusste ja, dass Sie auch vernünftig sein können. So, und nun dürfen Sie mir ein Taxi bestellen. Ein Taxi? Oh, ja, mit Vergnügen. Ja, und passen Sie auf, dass Sie sich nicht in der Telefonnummer irren. Ich kenne die Nummer von Scotland Yard sehr gut. Nein, keine Angst. Ihre Pistole ist eine sehr gute Gedächtnisstütze. Ja, hallo? Hier Cox, 23, Henrietta Straße. Können Sie bitte sofort einen Wagen schicken? Eine Person. Eine Dame. Wie konnte Alora nur so unvorsichtig sein und mich ein Taxi bestellen lassen? Natürlich hatte ich Richardson angerufen. Es geht eben doch meistens schief, wenn Frauen versuchen, zu gescheit zu sein. Als ich mir gerade einen Whisky genehmigen wollte, läutete das Telefon. Ja, hier Cox. Richardson, sie hat sich zu Wallings Wohnung fahren lassen. Was? Wer ist die Dame? Alora Crawfield. Donnerwetter. Kommen Sie doch auch her. Okay. Ich stehe mit meinem Taxi schräg gegenüber von Wallings Haus, vor einem Gemüsegeschäft. In Ordnung, Richardson. Sie werden staunen, wenn Sie hören, was Alora mir gebeichtet hat. Ich bin in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich fand Richardson ohne Schwierigkeiten und erzählte ihm Aloras Geschichte. Er schien eher skeptisch. Irgendetwas stimmt da nicht. Wieso? Das ist ja das reinste Melodrama. Schwarzer Mann ermordet Geliebten seiner Komplizin. Sie verrät ihn aus Rache der Polizei. Im letzten Akt eine ergreifende Abschiedsszene im Kerker. Das ist doch nicht Alora. Und dann? Was sucht sie denn jetzt in Wallings Wohnung? Sie hat Ihnen gerade Ihren Tatsachenbericht vorgebetet. Nun wäre es doch logisch, dass sie nach Hause fährt, ihre Koffer packt oder so etwas. Was will sie hier? Das können wir herausfinden. Kommen Sie, Richardson. Okay. Alora? Alora! Nicht da. Donnerwetter, hier liegt ja jemand im Bett. Was? Ja, sehen Sie doch. Das ist ja Henry Montagu. Hey, Henry! Ja, wenigstens ist er nicht tot. Henry! Wo ist Alora? Mir scheint, der Augenblick ist gekommen, wo Paul Cox die Polizei anruft. Ja, das scheint mir auch so. Hallo? Scotland Yard, ja, geben Sie mir Inspektor Carter, bitte, schnell. Ach, das dauert. Bitte, nein, ich muss ihn sofort sprechen. Mein Name ist Paul Cox, es ist wichtig. Legen Sie den Hörer auf, Mr. Cox. Bitte? Machen Sie schon. Wer ist der andere Herr? Richardson ist mein Name. Ach ja, ich hatte bereits das Vergnügen. Sehr richtig, Mr. Peacock. Sie sind also der große Unbekannte. Der freundliche Zimmernachbar von Mr. Warrings. Komisch, dass ich an Sie nicht gedacht habe. Wirklich komisch. Es tut mir leid um Sie, Mr. Cox. Sie waren mir so sympathisch. Ach, Alora. Treulich vereint mit dem verhassten Mörder Ihres Geliebten. Steht der Krankenwagen bereit, Alora? Ja. Die Herren werden uns ein Stück begleiten. Vielleicht sind Sie so freundlich, den Patienten hinuntertragen zu helfen. Nichts täten wir lieber. Zentrale, hallo! Na, was ist denn? Kriege ich mein Gespräch oder nicht? Was? Also, wenn wieder ein Anruf für mich kommt, verbinden Sie mich ein bisschen schneller, ja? Verdammte Schweinerei. Etwas Besonderes nicht? Cox hat angerufen, hat wieder aufgehängt, ehe wir verbunden wurden. So ein Idiot. Übrigens habe ich eine neue Theorie. Oho, und die ist? Cox wälzt den Mordverdacht von sich ab, indem er nachweist, dass er keine Papiere aus Wallings Wohnung mit sich genommen hat. Ja? Alles Quatsch. Cox ist der Mörder. Er hat die Papiere irgendwo im Haus versteckt. Naja, aber Cox hatte doch höchstens 3 Minuten Zeit. Dann kam ja schon die Wirtin. In diesen 3 Minuten soll er Wallings erstochen, das Zimmer in Ordnung gebracht, die Papiere zusammengesucht, auf den Estrich gerannt und wieder... Aber warten Sie mal. Natürlich sind die Papiere noch im Haus. Der Zimmernachbar von Wallings, der Mann mit dem Raucherhusten. Mr. Peacock? Natürlich. Wallings hat 3 Besucher gehabt. Helena Bernard, Richardson und Cox. Aber keiner von den dreien kann ihn umgebracht haben. Ein Vierter hat das Haus nicht betreten, weil der Mörder nämlich im Hause wohnt. Klar. Ach, alles Naheliegende denkt man eben immer zuletzt. Auch die Geschichte mit der Radioschaltuhr hat auf einmal einen Sinn. Als Peacock merkte, dass ihm Cox nicht in die Falle ging, wollte er den Verdacht auf Richardson lenken, auf den Mann mit der Aktenmappe. Sofort einen Wagen, Collins. Wir fahren zu Mr. Peacock. Ausgeflogen. Hier liegt noch ein Brief herum. Lesen Sie. Von einem Reisebüro. Sehr geehrter Herr, bedauerlicherweise konnten wir für den 13. März keine Schiffskarten mehr buchen. Anbei übersenden wir Ihnen 3 Karten für den 14. März. Abfahrt 7.30 Uhr, Harwich. Hochachtungsvoll. 14. März, das ist doch heute. Ja, und wir haben noch ein bisschen Zeit bis 7.30 Uhr. Ja, das schon, aber... dass der ausgerechnet diesen Brief hier liegen gelassen hat. Inspektor? Ja, Sergeant? Diese Bandage habe ich nebenan in Wallings Wohnung gefunden. Sie lag auf dem Nachttisch. Das Bett ist übrigens benutzt. Wallings Bett? Ja. Aber der ist doch tot. Inspektor, ob vielleicht Henry Montagu? Wieso Henry Montagu? Der liegt doch im Spital. Eben nicht. Er war in keiner Klinik aufzutreiben. Ja, und das sagen Sie mir erst jetzt. Haben Sie unten etwas erfahren können, Sergeant? Nicht viel. Mrs. Chataway ist nicht zu Hause. Aber schräg gegenüber vor dem Gemüseladen steht Richardsons Taxi. Und der Gemüsehändler hat beobachtet, wie vor ungefähr einer Viertelstunde ein Krankenauto hier vorgefahren ist. 3 Männer und eine Frau haben eine Bar in den Wagen geschoben und sind fortgefahren. Gut, Sergeant. Ist das alles? Jawohl, Sir. Collins? Inspektor? Alarmieren Sie die Radiostreifen. Die Straßen London-Harwich sind zu patrouillieren. Alle Krankenwagen auf der Strecke anhalten. Papiere prüfen, verdächtige Personen festnehmen. Schade, dass Sie solche Scherereien machen, meine Herren. Wenn Sie Alora Ihr harmloses Märchen geglaubt hätten, hätten Sie bis zu Ihrem natürlichen Tode weiterleben können. Und ich hätte ungestört mit meiner Frau und meinem Schwager nach Übersee fahren können. Ihre Frau? Wieso Schwager? Wussten Sie das nicht? Alora ist meine Frau und Henry Ihr Bruder. Was für eine reizende Familie. Nicht wahr? So, jetzt aber Schluss mit den Scherzen. Bei dem Tempo, das Alora fährt, werden wir in einigen Minuten an die Küste kommen. Dort warten unsere Leute mit meiner Motorjacht. Bedauerlicherweise wird der Krankenwagen über die Steilküste ins Meer stürzen. Und im Krankenwagen werden meine beiden Freunde Cox und Richardson sein. Sehr traurig. Aber ihre eigene Schuld. Mord ist strafbar, Peacock, das wissen Sie doch. Dass die Polizei sich für Sie interessieren könnte, glauben Sie wohl nicht. Doch. Aber ich habe es arrangiert, dass mich die Polizei, falls sie mich suchen sollte, auf der Straße nach Harwich sucht. Wir aber fahren zur Südküste. Ja, der gescheite Mr. Peacock. So dumm zu sein wie Sie, das muss direkt wehtun. Wenn Sie mich noch mehr beleidigen wollen, müssen Sie sich beeilen. Sie haben nur noch wenige Minuten Zeit. Sie sind sogar noch dümmer. Sie glauben immer noch, wir seien Ihnen auf den Leim gegangen. Warum glauben Sie wohl, dass der Wagen dort hinten seit London hinter uns herfährt? Welcher Wagen? Der Polizeiwagen dort hinten. Na, überzeugen Sie sich selbst. Ich sagte ja, Sie sind dumm, Peacock. Okay, Aurora, anhalten. Wenn Sie einmal jemand fragen sollte, was ein Bluff ist, dann erzählen Sie ihm diese Geschichte als leuchtendes Beispiel. Aber die Pointe kommt erst. Der Wagen war tatsächlich ein Polizeiwagen. Und darin saß Inspektor Carter höchstpersönlich. Es war ihm nämlich verdächtig vorgekommen, dass Peacock den Brief vom Reisebüro so offen in seiner Wohnung hatte herumliegen lassen. Und dann erinnerte er sich, dass der kleine Pitt von einer Yacht an der Südküste erzählt hatte. Der Polizeiwagen kam also heran und mit ein paar passenden Worten übergaben wir die Familie Peacock der Obhut des Staates. Die Leute, die bei Peacocks Motorjacht warteten und sich auf eine romantische Seereise freuten, wurden eine Viertelstunde später von der lokalen Polizei verhaftet, der Gorilla Ned aus Elloras Keller herausgeholt und... Ja, das ist eigentlich das Ende der Geschichte. Ach so, Sie möchten vielleicht noch wissen, was aus der schönen Helena geworden ist. Oh ja, das will ich Ihnen gern erzählen. Aber Paul... Bitte? Ach so. Naja, gut, Helena. Du hast recht. Das ist eigentlich unsere Privatangelegenheit. Das war der vierte und letzte Teil unserer Paul-Cox-Serie mit dem Titel Mord ist strafbar. Mit Hans-Helmut Dicko als Paul Cox, Agnes Del Sarto als Mrs. Chataway, Max Bachmann als Mr. Peacock, Wolfgang Janoch als Inspektor Carter, Berthold Bücher als Collins, Josef Scheidegger als Sergeant, Valerie Steinmann als Margaret Simmons, Rainer Litten als Henry Montag und vielen anderen mehr. Die Musik ist von Hans Möckel und dem Unterhaltungsorchester Peromünster, Regie Hans Hausmann. Musik ist von Hans Möckel, Regie Hans Hausmann, Produktion SRF aus dem Jahr 1956.